Доброе утро! Schönen guten Morgen! Драгоценная церковь и все слушатели! Liebe Gemeinde und alle Zuhörer! В этот замечательный день! An diesem wundervollen Tag! Пасхальное утро! An diesem Ostermontag früh! Мы поздравляем вас всех! Wir gratulieren euch allen! По ту сторону экрана с вашими семьями! Auf der anderen Seite zu Hause mit euren Familien! И вы знаете, что Пасху на Востоке и на Западе отмечают в разные даты! Und ihr wisst ja, dass Ostern im Westen und im Osten zu verschiedenen Daten gefeiert wird. Und jedes Mal höre ich zu Ostern, wann ist richtig? Also wann ist richtig? Die richtige Antwort ist so. Всегда. Immer. Каждый день, jeden Tag, каждое утро, jeden Morgen, Иисус воскресший, Jesus ist auferstanden. И это неправильно, если у кого-то он сегодня воскресший, а завтра в понедельник он опять умер. Und es ist nicht richtig, wenn er am Sonntag auferstanden ist und am Montag ist er wieder tot. Amen. Amen. Христос воскрес. Jesus Christus ist auferstanden. Мы говорим воистину воскрес. Und wir sagen wahrhaftig auferstanden. Моя тема сегодня называется Und вечность. Mein Thema heißt heute Ewigkeit. Она есть. Sie ist da. Точка. Punkt. Точно. Genau. Да. Wirklich. Вечность. Die Ewigkeit. И давай поговорим, поразмышляем сегодня вместе об этом. Und lass uns darüber reden und darüber nachdenken. Я читаю из Иоанна 1 глава, 1 стих. Ich lese aus Johannes 1, Vers 1. Всем известное слово. Das ist für alle ein bekanntes Wort. В начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. И дальше. Und weiter. Все через него начало быть. Dieses war alles am Anfang durch Gott. Все через него начало быть. Also alles ist durch ihn entstanden. То есть через слово все начало быть. Also das bedeutet, durch das Wort ist alles entstanden. Словом Бога запущены все процессы на этой земле. Durch das Wort Gottes sind alle Prozesse in den Gang gesetzt worden auf dieser Erde. Да, и когда Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Und als Gott gesagt hat, ihr sollt euch vermehren und größer werden. То только вот этим словом уже был запущен процесс, когда люди начинают зачинаются, появляется эмбрион, и они рождаются и живут. Und nur durch dieses Wort entstand dieser Prozess, der wurde in Gang gesetzt, wo das Kind empfangen wird, wo es zum Embryo wird, wo es dann geboren wird. То есть мы все сотканы, сотворены словом Бога. Das heißt, wir sind alle geschaffen, gewebt durch das Wort Gottes. И Бог соткал тебя в утробе матери. Und Gott hat dich gewebt im Mutterleib deiner Mutter. И это благодаря его слову. Und das ist dank seinem Wort. Если тебя разобрать на молекулы, на атомы, на нейроны. Also wenn man dich auseinander praktisch schraubt durch auf Neutronen, Elektronen. Да. И мы на самом деле состоим из нейтронов этих всяких атомов. Und tatsächlich sind wir aus diesen Atomen, aus diesen Neuronen zusammengeschraubt oder bestehen daraus. Знаешь ли ты, что там окажется? Und weißt du, was dann dort bleibt? Там внутри пустота. Denn dort innen drin ist leer. И физики говорят, что там пусто от слова пусто. Und die Physiker sagen, dass es dort leer ist von dem Wort leer. Мы как-то говорили, что если взять нейрон и протон. Also wir haben schon davon geredet, wenn man ein Neuron und ein Proton nimmt. И ты представь себе это в форме яблочка. Und stell das dir in einer Form von einem Apfel то vor. То вот здесь, если здесь будет нейрон. Und wenn hier der Neuron sein wird. То протон будет аж на вокзале в Нюрнберге. Dann wird der Proton schon am Bahnhof sein. Это 5 километров отсюда. Das ist 5 Kilometer weit entfernt von и hier. И между ними пусто. Und zwischen ihnen ist leer. И мне всегда это было очень интересно. Und es hat mich immer sehr interessiert. Я, когда учился на радиоинженера, я любил физику. Also als ich gelernt habe Radioingenieur, ich habe Physik geliebt. И у меня был заведующий кафедрой физики. Und ich habe den Lektor bei meinem Physik, Это был профессор. Das war ein Professor. Он был русский. Das war ein Russe. И он меня очень любил. Und er hat mich sehr geliebt. Очень странно, между прочим. Also, das war sehr seltsam. Ага, потому что, но у меня немецкая фамилия, я немец. Weil ich habe einen deutschen Namen, ich bin ein Deutscher. А он очень любил мою фамилию. Und er liebte sehr meine Familie, Familiennamen. Mein Name, да. И он говорил всегда, знаешь, есть вот ватты, есть вольты. Und er hat zu mir gesagt, hör zu, es gibt Watt und es gibt Volt. Это в честь их первооткрывателей. Die sind genannt nach den Namen von deren Entdecker. Но, говорит, нет ни одного Ивана. Aber es gibt keinen einzigen Ivan. И он говорит, если тебя зовут Иван, не обижайся, это он сказал. Also, wenn du Ivan heißt, dann beleidige dich nicht, das hat er gesagt. Но я обожал физику. Aber ich liebe die Physik. Я люблю ее до сих пор. Und ich mag sie wirklich sehr noch bis heute. И если бы я не был пастором, я, наверное, стал бы физиком. Also, wenn ich nicht zum Pastoren geworden wäre, dann würde ich jetzt ein Physiker sein. И вот мой профессор, он даже разрешил мне не сдавать экзамен по физике на первом курсе. Und so hat mein Professor sogar mir erlaubt, im ersten Semester sogar keine Prüfung abzulegen. Он говорил, Мозер знает и так все, не надо ему сдавать экзамен. Er hat gesagt, der Mose weiß schon sowieso alles, er braucht jetzt keine Prüfung abzulegen. Я, конечно, не знал все. Natürlich habe ich nicht alles gewusst. Но мне это понравилась идея. Aber diese Idee gefiel mir sehr. Потому что как раз тогда я встретился, познакомился с Леной, с моей женой. Denn genau zu damaligem Zeitpunkt habe ich die Lena kennengelernt, meine zukünftige Ehefrau. И мне, конечно, не хотелось совсем учить в это время. Und ich habe absolut keine Lust gehabt, zu dem Zeitpunkt was zu lernen. И я понял кое-что. Und ich habe etwas verstanden. Когда я изучал физику, als ich Physik gelernt habe, studiert habe, наука, она всегда развивается. Dass die Wissenschaft sich immer weiterentwickelt. Что-то устаревает. Etwas veraltet. Что-то появляется новое. Etwas kommt Neues. И любая наука, кроме математики, это всегда развитие. Und jede Wissenschaft, die ist immer, die entwickelt sich immer weiter, außer der Mathematik. Математика – это точная наука. Also Mathematik ist eine genaue Wissenschaft. 2 плюс 2 всегда будет 2 через 1000 лет also, тоже. Also 2 werden auch in 1000 Jahren 4 sein. Там не надо развития. Dort braucht man keine Weiterentwicklung. Но, например, в физике есть постоянное развитие. Aber zum Beispiel in der Physik gibt es immer so eine Weiterentwicklung. И когда-то механическая физика была. Und es gab mal mechanische Physik. И, кстати говоря, und übrigens, это был 1665 год в Англии. Also das war das Jahr 1665 in England. Когда там была чума. Als dort die Pest gehaust hat. И студенты университета Кембриджа, они пошли в карантин. Und die Studenten von der Uni Cambridge, die sind in die Quarantäne gegangen. И один из них был 20, und einer von denen, 20-летний некий Исаак Ньютон. Und ein Student von denen, das ist ein 20-jähriger Student, Isaac Newton. Да, и он находился целый год на карантине в поместье своих родителей. Und er war ein ganzes Jahr lang bei, auf dem Sitz von seinen Eltern in Quarantäne. И именно в это время он открыл закон всемирного тяготения. Und genau zu dieser Zeit hat er diesen Physik, also wer ist der? Der Schwerkraftgesetz entdeckt. Да. И представь себе вот этот молодой человек. Und stell dir vor, dieser junge Mann. В такой же ситуации, как ты сейчас сегодня. Genau in derselben Situation wie du heute. Он делает гениальнейшее открытие. Also er macht eine geniale Entdeckung. Знаешь, кто-то сегодня открывает свой компьютер в том, для того, чтобы играть следующую компьютерную игру. Weißt du, jemand öffnet heute seinen Computer auf, damit er das nächste Spiel spielt. Кто-то открывает свой Handy для того, чтобы послать какое-нибудь видео своему другу или подруге. Jemand öffnet sein Handy auf, um ein Video seinen Freund oder seine Freundin zu schicken. Подумай, прежде чем ты отошлешь это видео. Also überleg es bitte vorher, bevor du dieses Video abschickst. Действительно ли стоит твоему другу или подруге эти 4 минуты жизни потратить на твое видео. Soll tatsächlich dein Freund oder deine Freundin 4 Minuten von seinem Leben oder ihrem Leben verschwenden, um dieses Video zu schauen? Давай будем использовать это время по максимуму. Lass uns diese Zeit Maximum ausnützen. Это как раз то, о чем ты когда-то всегда мечтал. Das ist genau das, wo du schon lange Zeit geträumt hast. У тебя было время для чего-то, почитать книгу, изучить что-то. Damit du Zeit für etwas hast, um ein Buch zu lesen oder etwas Neues zu lernen. Ты можешь сказать, ну я же не гений, я же не Исаак Ньютон. Du kannst sagen, ich bin doch kein Genie, ich bin jetzt nicht Isaac Newton. Но ты можешь все-таки проводить свое время с пользой, он тоже не был гением. Aber du kannst trotzdem deine Zeit wirklich nützlich verbringen, er war ja auch kein Genie. Пока он не начал изучать. Bis er nicht angefangen hat, zu forschen und zu studieren. Знаешь, так важно использовать это время. Некоторые даже не могут выучить немецкий язык, потому что они считают это, может, ненужным. Weißt du, es ist so wichtig, diese Zeit wirklich nützlich zu gebrauchen, denn manche können nicht einmal deutsche Sprache lernen, weil sie denken, sie brauchen das nicht. Итак, Исаак Ньютон. Also, Isaac Newton. В 17 веке. Im 17. Jahrhundert. Механическая физика. Mechanische Physik. В 20 веке появляется. Und im 20. Jahrhundert kommt. Квантовая физика. Квантенфизик. И это Альберт Эйнштейн. Und das ist durch Albert Einstein. И сегодня, в 21 веке, Und heute, im 21. Jahrhundert, мир говорит уже о биофизике. Spricht, die Welt bereits über Biophysik. И в начале 20 века атомы, люди открыли, что атомы состоят из электронов и протонов. Und zu Beginn vom 20. Jahrhundert haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass Atome und Neuronen состоит атом. Also ein Atom besteht aus Neuronen und Protonов. Und Protonen. Электронов тоже. Also, und auch Elektronen. Да. А потом нашли, однако, еще более мелкую частичку. Und dann haben sie doch eine sehr, sehr kleines, ein kleines Teilchen gefunden. Называется бозон. Das heißt, Boson. Ее прозвали даже Божьей частичкой. Die wurde sogar genannt als göttliches Teilchen. Это была настоящая революция. Das war eine richtige Revolution. И потом ученые стали осторожнее. Und dann sind Wissenschaftler vorsichtiger geworden. Они сказали, а может быть еще одна частица есть, которая еще мельче, чем бозон. Die haben dann gesagt, vielleicht gibt es noch ein kleineres Teilchen als dieses Boson. И вдруг какой-то умный мужик еще откроет что-то и опозорит того мужика, который перед ним открыл что-то. Und vielleicht kommt noch ein klügerer Mann und entdeckt dieses kleine Teilchen und wird den anderen beschämen, der vorher dieses Boson entdeckt hat. И раньше люди верили, что Земля — это плоская шайба. Und früher haben die Menschen daran geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. И пару тех, которые верили в другое, und ein paar von denen, die an was anderes geglaubt haben, их сожгли на костре. Die wurden verbrannt. А потом поняли, что зря сожгли. Und dann haben sie begriffen, dass es umsonst war. И извинились, правда, посмертно. Die haben sich entschuldigt, leider nach dem Tod erst. Теперь, правда, есть опять сторонники плоской земли. Und jetzt gibt es doch Menschen, die Anhänger sind von dieser Theorie, dass die Erde eine Scheibe ist. Есть целое общество, конференции, они собираются со всех краев. Es gibt wirkliche Organisationen, die versammeln sich von allen Enden der Welt. Там разные степени научные, гораздо умнее, чем мы. Also da gibt es verschiedene Wissenschafts, praktisch, ja, Statusse, которые und заявляют, что Земля плоская. Die verkünden, dass die Erde flach ist. Okay. Чем моложе наука, also je jünger die Wissenschaft ist, тем больше она знает. Desto mehr weiß sie. Она думает, что она знает. Sie denkt, dass sie mehr weiß. Это как с людьми. Das ist genauso wie mit den Menschen. Больше всего ты знаешь, когда тебе 17 лет. Also du weißt am meisten, wenn du 17 Jahre alt bist. 17 лет у тебя на все есть ответы. Also mit 17 hast du auf alles eine Antwort. А потом все меньше и меньше у тебя ответов. Und dann hast du weniger und weniger Antworten. Ты все тупеешь. И тупеешь. Du wirst dümmer und dümmer und dümmer. А потом вдруг умнеют твои родители. Und plötzlich werden deine Eltern klüger. А ты уже не такой умный. Und du bist nicht mehr so klug. Как Марк Твен сказал однажды. Wie Mark Twain einst gesagt hat. В 17 лет я думал, какой тупой мой отец. Ich habe mit 17 gedacht, wie dumm mein Vater ist. А через 5 лет он так поумнел. Und in 5 Jahren ist er so schlau geworden. Знаешь, к старости ты вообще уже ни в чем не будешь уверен. Weißt du, je älter du bist, desto weniger wirst du sicher sein in allem. В старости ты знаешь только точно, куда, где дверь в туалет. Also im Alter weißt du nur ganz genau, wo die Tür zur Toilette ist. Так же и с наукой. Genauso verhält sich das mit Wissenschaft. Чем моложе наука, тем больше она убеждает других и говорит, я точно знаю. Je jünger die Wissenschaft ist, desto mehr versucht sie, die anderen zu überzeugen und zu sagen, ich weiß besser. Мы открыли. Wir haben es entdeckt. Но чем дальше она развивается, aber je weiter sie sich entwickelt, тем меньше уверенности у нее. Desto weniger Überzeugung hat sie. И мы знаем, что наука имеет разные версии, теории. Und wir wissen, dass die Wissenschaft verschiedene Versionen und Theorien hat. В том числе теория эволюции. Übrigens auch die Theorie der Evolution. Это теория. Das ist eine Theorie. Это одна из теорий. Das ist eine von den Theorien. И белых пятен в ней больше, чем ученые хотели бы это согласиться с этим. Und sie hat so viele weiße Flecken, dass wo viele Wissenschaftler das gerne nicht zugeben würden. Но эту теорию выдают нашим детям в школах, в институтах. Aber diese Theorie wird unseren Kindern und in den Unis beigebracht. Как закон. als ein Gesetz. Типа все, все, все доказали уже, детки. So ungefähr, es wurde alles bereits, Kinder, bewiesen. Мы все и ваши родители произошли от обезьяны. Also wir alle und eure Eltern sind von den Affen. Это как девочка, которая подошла к своему папе. Das ist genauso, wie ein Mädchen zu ihrem Papa ging. Спрашивает, откуда взялись люди? Woher kommen die Menschen, Papa? И папа ей объясняет. Und Papa erklärt ihr. Говорит, была стая обезьян. Er sagt, es war eine Herde von Affen. И потом одна самая смелая, сильная. Und dann eine, die mutigste und die stärkste. Взяла палку, прогнала всех. Hat einen Stock genommen, hat alle auseinandergejagt. И там появились потом дети. Und dann kamen dort plötzlich Kinder. Okay. Okay. А, она пошла к маме. Dann ging sie zu Mama. Спрашивает, мама. Und sagt, Mama. Откуда дети взялись? Woher kommen die Kinder? Откуда вообще люди взялись? Woher kommen überhaupt Menschen? И она рассказывает. Und sie erzählt. Знаешь, доченька, есть Бог. Weißt du, meine Liebe, es gibt Gott. Был Адам. Es gab Adam. Ева. Es gab Eva. И потом у них появились дети. Вот так und мы появились. Und dann kamen so die Kinder von denen und so kamen wir. И она спрашивает. Und sie fragt so. Что-то я не понимаю. Irgendwie verstehe ich jetzt nichts. Papa говорит обезьяны. Der Papa sagt Affen. Это наше происхождение. А ты говоришь Адам и Ева. Er sagt, dass wir von den Affen stammen und du sagst, dass wir von Adam und Eva stammen. И мама говорит, слушай, доченька. Und die Mama sagt, ihr hört zu, meine Papa Liebe. Papa рассказывал про свою семью. Papa hat über seine Familie erzählt. А я рассказываю тебе про мою семью. Und ich erzähle dir über meine Familie. Знаешь, когда мне люди говорят такое? Weißt du, wenn die Menschen mir sowas sagen? Мы произошли от обезьяны. Also wir stammen von den Affen. То я смотрю очень внимательно на этого человека. Dann schaue ich ganz aufmerksam diesen Menschen an. Да, и потом я ему хочу этим сказать. Ich will ihm damit was sagen. Мы не произошли от also, обезьяны. Wir sind nicht von den Affen. Что касается меня, я не произошел от обезьяны. Also was mich betrifft, also ich stamme nicht von einem Affen. Насчет вас вполне возможно. Und was euch anbetrifft, kann sein. И я не виноват, если человек сам себя так унижает. Und ich habe nichts dafür, dass der Mensch sich selbst so erniedrigt. Знаешь, что со свиньей даже больше у человека сходства генетического, чем с обезьяной. Weißt du, mit einem Schwein hat ein Mensch mehr genetische Ähnlichkeiten als mit einem Affen. И что же теперь? Und was ist jetzt? Будем говорить, что мы произошли от свиней? Werden wir jetzt sagen, dass wir von den Schweinen abstammen? Знаешь, Дарвину не пришло в голову назвать родоначальником человечества свинью. Also der Darwin ist nicht auf die Idee gekommen, als Ursprung den Schwein zu nennen. Вообще он не понимал, какой пожар он вызвал вот этой своей теорией. Und überhaupt, er hat gar nicht begriffen, was für ein Feuer er damit angezündet hat, in Gang gesetzt hat mit dieser Theorie. Его теория породила кучу монстров. Seine Theorie hat viel, also eine Menge Monster hervorgebracht. Сталин, который был ее сторонником. Also Stalin, der sein Anhänger war. Благодаря тому, что произошло тогда, 50 миллионов человек было убито. Damals wurden deswegen 50 Millionen Menschen umgebracht. Гитлер был ее сторонником. Hitler war der Anhänger von dieser Theorie. И этот Дарвин был любимым ученым фюрера. Und der Darwin war ein Lieblingswissenschaftler von dem Führer. 20 Millionen людей погибло. 20 Millionen sind umgekommen. Rassismus был порождён этой теорией. Und Rassismus entstand durch diese Theorie. Итак, установка реальных учёных, она такая. Also der Stand von wirklichen Wissenschaftlern. Они говорят, я знаю. Sie sagen, ich weiß. Что я ничего не знаю. Dass ich nichts weiß. Это, знаешь, хорошая, правильная позиция. Weißt du, das ist eine richtige, gute Position. Чем великий, чем более ученый человек, он менее всего убедительный говорит. Also je größer und je gebildeter ein Wissenschaftler ist, desto weniger überzeugender spricht er. Они очень велики, они уже все знают. Also sie sind schon groß, sie wissen bereits schon alles. И вообще-то чудеса Божьи, они абсолютно логичны. Und überhaupt, Gottes Wunder sind absolut logisch. Они кажутся нам нелогичными. Sie kommen uns so vor, als ob sie unlogisch wären. Просто мы их не понимаем. Weil wir sie einfach nicht verstehen. И давай мы включим Деяния, 26 глава, 8 стих. Und lass uns mal in Apostelgeschichten 26, 8 nachsehen. Где Павел, апостол Павел удивляется. Wo Apostel Paulus sich verwundert. И он задает вопрос, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Und der Paulus fragt hier, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Люди были в шоке, когда Лазар вышел из гроба. Die Menschen waren schockiert, als Lazarus aus dem Grab herauskam. Потому что у них в мозгах не было такого понятия воскреснуть. Weil sie in ihrem Verstand nicht diese Bedeutung Auferstehung hatten. У них была такая проверенная схема. Sie haben so eine geprüfte Schema in ihrem Kopf. Человек умер. Der Mensch ist gestorben. Поплакали. Man hat geweint drüber. Поели на поминках. Man hat auf der Trauerfeier gegessen. Похоронили. Dann beerdigt man diesen Menschen. Лопух вырос на могиле, все. Und dann ein Blüppchen auf dem Grab wächst raus und das war's. И когда эта схема вдруг нарушается, und wenn dieses Schema plötzlich irgendwo gestört то wird, люди в шоке, они говорят, чудо. Dann sind die Menschen schockiert und sagen, es ist ein Wunder. Но для Иисуса это не было чудо. Aber für Jesus war das kein Wunder. Для него было бы чудо, если бы Лазар не вышел из гроба. Für ihn wäre es ein Wunder, wenn Lazarus nicht aus dem Grab herausgekommen wäre. Он был бы в шоке. Also er wäre total schockiert. Если бы Лазар вдруг не вышел. Wenn Lazarus plötzlich nicht rausgekommen wäre. Иисус бы очень удивился. Jesus wäre bestimmt total verwundert. Потому что его слово, оно всегда возвращается с результатом. Denn sein Wort kehrt immer mit einem Resultat zurück. Однажды Архангел Гавриил заявил Марии. Eines hat Erzengel Gabriel zu Maria gesagt. Он сказал ей, verkündet. У Бога не останется бессильным никакое слово. Er sagte, bei Gott bleibt kein Wort kraftlos. Да. И он был почтальоном Божьим. Und er war Botschafter Gottes. Это его Postbote. Роль. Das war seine Rolle. Архангел Гавриил. Der Erzengel sagte zu ihr. Он должен знать это. Er musste das wissen. Что слова Бога не остаются без силы. Dass Worte Gottes nicht einfach so unnütz bleiben. Да, Исаия говорит также, так и слово мое не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего я послал его. Und Jesaja 55,11 sagt uns, genauso soll auch mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausreichen. Итак, мы знаем, ausrichten, was mir gefällt. Да, мы знаем, что есть вечность. Wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt. Мы знаем ее отсюда. Wir kennen sie von hier aus. Из Библии. Aus der Bibel. И мы видим также, и когда изучает человек науку, он понимает это. Und wir sehen, wenn ein Mensch die Wissenschaft studiert, dann versteht er das, begreift er. Вся материя создана его словом. Dass die ganze Materie durch sein Wort geschaffen ist. Библия говорит, мы им живем, и движемся, и существуем. Die Bibel sagt, wir leben durch ihn, wir bewegen uns und funktionieren durch ihn. Поэтому, когда материя слышит слово Бога, deswegen, wenn die Materie Gottes Wort hört, она слушается. Sie ist gehorsam. И ученики были в ужасе, когда Иисус запретил морю, буре. Und die Jünger waren total schockiert und erschrocken, als Jesus dem Sturm befohlen hat. Und Sturm und Wellen haben auf ihn gehört. Und der Wind hat aufgehört, hat zu wehen. Sie waren erschrocken. Aber alles ist ganz einfach. По физическим законам даже. Also sogar nach den physischen Gesetzen. Материя, она будет слышать это нематериальное слово Творца. Also die Materie wird dieses unmaterielles Wort von seinem Schöpfer hören. И она слышит голос Творца. Sie hört das Wort von dem Schöpfer. Это просто, когда ты понимаешь биофизику. Das ist ganz einfach, wenn du Biophysik verstehst. Биофизика говорит, что материя может слышать. Die Biophysik sagt, dass die Materie hören kann. Да, и слова могут менять материю. Und die Wörter können die Materie verändern. Это очень интересно. Das ist sehr interessant. Однажды Соломон, великий физик, сказал. Also eins hat Salomon gesagt, das war ein großer Physiker. В кавычках. In Anführungsstrichen. Он сказал, смерть и жизнь. Er sagt, der Tod und das Leben. Во власти языка. Liegt in der Macht der Zunge. Wow. Wow. Знаешь, это уже тогда было откровение. Weißt du, schon damals war das eine Offenbarung. Что слова могут менять материю. Dass die Worte bereits die Materie verändern können. Друзья мои, в любой материи на земле. Meine Freunde, in jeder Materie auf der Erde. Спрятана великая энергия Божьего слова. Ist die große Energie Gottes, des Wortes Gottes verborgen. Уже сотворено оно было Богом. Denn das ist geschaffen worden von Gott. Через слово. Durch das Wort. И поэтому, когда люди расщепили атом. Deswegen, als die Menschen dann Atom auseinandergenommen haben, то они обнаружили там огромную энергию. Haben sie dort eine riesen Energie entdeckt. И лучше бы они, наверное, его не открывали. Und es wäre lieber, wenn sie das nicht entdeckt hätten. Потому что они выпустили этого джина из бутылки. Denn sie haben diesen Flaschengeist herausgelassen. И не знают, как его опять запихнуть назад. Und wissen nicht, wie sie das wieder reintun können. Там такая энергетика. Dort ist so eine riesige Energie. В ядре атома. also in diesem Kern, Atomkern. Мама, не горюй. Also da, капец. Das ist, es ist потом, ja, schlimm. А потом открыли бозон. Dann hat man den Boson entdeckt. И они думали, что там вакуум. Und sie haben gedacht, dort existiert ein Vakuum. Но на самом деле они обнаружили там кипящий котел. Aber tatsächlich haben sie dort einen kochenden Topf gefunden. Там была мощная энергия. Dort war eine mega große Energie. И ученые, они что-то там вечно открывают. Und die Wissenschaftler, die versuchen andauernd etwas zu entdecken. Но это открыто было уже тысячи лет назад Моисею. Aber das war bereits vor tausenden Jahren von Mose entdeckt. Когда он сказал в своем, своей первой книге, первой Моисея, в начале сотворил Бог и сказал Бог. Er hat gesagt in dem ersten Buch, er sagte, am Anfang schuf Gott und Gott hat gesagt. Он сказал, слово Бога, вот эта энергия есть. Er hat gesagt und dieses Wort ist Gottes Energie. И сейчас мы идем к воскресению. Und jetzt kommen wir zu dem zu der Auferstehung. Давай мы включим первое, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Lass uns mal Johannes, das Evangelium 5 von Johannes einschalten. 28 und 29 стих. Die Verse 28 und 29. Не дивитесь сему, это говорит Иисус, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus говорит, не удивляйтесь. Jesus sagte, verwundert euch nicht. Смотри, Иисусу удивительно, что нам это удивительно. Also für Jesus ist es, also Jesus wundert sich darüber, das was für uns, dass es uns verwundert. И воскрешение из мертвых – это логично. Und die Auferstehung von den Toten ist logisch. Если тебя попросят, ты можешь им объяснить это так. Also wenn man dich darum bittet, das zu erklären, kannst du ihnen so sagen. Ты можешь взять свой Handy. Du kannst dein Handy nehmen. И сказать, вот твой Handy. Und sagen, das ist dein Handy. Он выглядит мертвым. Es schaut tot aus. Да? Leblos. Ты можешь его даже похоронить. Du kannst es sogar begraben. Положить его в гроб. Du kannst in ein Grab das hineinlegen. Заколотить гроб крышкой. Und kannst es mit einem Deckel hinzuballern. Да, можешь провести церемонию, крест поставить. Du kannst die Zeremonie делать, machen, und, aber das brauchst du nicht machen. Но как только тебе позвонят, aber sobald man dich anruft, он проснется. Wird er aufwachen. И он начнет звенеть. Und er fängt an zu klingeln. Если он на вибрации, он начнет двигаться. Also wenn er auf Vibration steht, dann fängt er an sich zu bewegen. Я тоже поставлю его лучше на вибрации. Also ich stelle das auch lieber auf die Vibration. Знаешь, может быть, я напишу к старости книгу «Воскрешение для чайников». Vielleicht werde ich, wenn ich älter bin, ein Buch schreiben, Auferstehung für die Чайники, für die Deppen, für die Dummen. Ja, für die Dummen sagt man, ne? Für die Dümmchen. Знаешь, если мы люди додумались вложить чипы, also wenn wir als Menschen auf die Idee kamen, solche Chips da reinzulegen, Handy, also in unsere Handys, hinein, und die Radiowellen zu benutzen, Бог, способен вложить свой чип, genauso ist Gott fähig, sein Chip hineinzulegen, каждую молекулу, in jeden Molekül, которое здесь есть на этой земле, was hier auf dieser Welt existiert, auf dieser Erde, использовать слово свое, und sein Wort zu gebrauchen, для воскрешения любой молекулы такой, für die Auferstehung von jedem Molekül. И Павел говорит здесь, однажды Бог даст сигнал, und Paulus sagt hier, eines Tages wird Gott ein Signal geben, и твое мертвое тело воскреснет, und dein toter Körper wird auferstehen. Будем сейчас читать 1 Коринфянам. Wir werden jetzt das in 1. Korinther lesen. И Иисус, он тоже здесь говорит. Und Jesus sagt hier auch. Когда мертвые услышат глас Сына Божия. Also wenn die Toten dann die Stimme Gottes hören. Они услышат глас Сына Божия и воскреснут. Genau, sie werden die Stimme Gottes hören und sie werden auferstehen. Знаешь, слово внутри. Weißt du, das Wort innen drin. Оно услышит слово снаружи. Das wird das Wort von außen hören. И для Бога нет ничего невозможного. Und für Gott gibt es nichts Unmögliches. Нет ничего невозможного. Es gibt nichts Unmögliches. И знаешь, Павел очень логично доказывает, что Иисус воскрес. Und weißt du, Paulus erzählt und überzeugt logisch, dass Jesus auferstanden ist. Мы читаем целую главу про это, 1 Коринфян, 15 глава, ты можешь ее дома прочитать. Wir lesen den ganzen Kapitel darüber, das kannst du zu Hause gerne nachlesen. Оказывается, раньше были люди с теми же претензиями, что и сегодня. Also, so wie es aussieht, waren früher Menschen mit denselben Ansprüchen wie auch heutzutage. Да. И уже в первой церкви появились такие умники. Und schon in der ersten Gemeinde kamen solche Besserwisser. И они говорили: «О, Иисус не мог воскреснуть». Und die sagten: «Oh, das kann nicht sein, dass Jesus auferstanden ist». Ну как это может быть? Никто не воскрешает. Also wie soll das geschehen? Es ist doch, es steht niemand auf wieder von den Toten. Да, уже тогда были такие полухристиане, полуатеисты. Also schon damals gab es so Halbchristen, so Halbatheisten. И они говорили: «Бог да». Die sagten: «Gott ja». Иисус да. Jesus ja. А вечная жизнь нет. Aber das ewige Leben nein. И вот мы читаем в 17 стихе. Und so lesen wir in dem Vers 17. Там написано. Da steht geschrieben, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch immer in euren Sünden. И Павел был в шоке. Und Paulus war schockiert. Если Христос не воскрес, вера ваша вся тщетна, ее можно выкинуть. Er sagt, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichtig, das könnt ihr wegschmeißen. Вы напрасно уверовали. Also ihr habt umsonst geglaubt. И он начинает им целую логическую цепочку выстраивать. Und er fängt an, diese logische Kette ihnen aufzubauen. Он приводит целый список очевидцев воскресения Иисуса. Er zeigt ihnen die Leute, die Jesus gesehen haben nach seiner Auferstehung und zählt sie auf. В этом списке доказательств есть факт. Und in diese Liste der Beweise gibt es eine Tatsache. Где воскресший Иисус явился 500 людям одновременно. Wo auferstandener Jesus 500 Menschen gleichzeitig sich gezeigt hat. То есть Павел приводит этот аргумент. Das heißt, Paulus bringt dieses Argument vor. Потому что очевидно, кто-то ему уже говорил: «О, Павел». Denn offensichtlich hat jemand schon zu Paulus gesagt. Про этих 12 апостолов мы слышали, да, что им явился Иисус. Also über diese 12 Apostel haben wir gehört, dass Jesus ihnen sich gezeigt hat. Но может быть у них были глюки какие-то, галлюцинации. Aber vielleicht haben sie Galluzinationen gehabt. Объелись чего-то. Vielleicht haben sie zu viel gegessen. Да, чего-то не то скушали, обкурились. Oder haben sie was geraucht oder haben sie etwas falsch gegessen oder haben sie Verstand verloren? И Павел объясняет здесь: «Эй, вот здесь была толпа 500 человек». Und der Paulus erklärt hier, sagt: «Hört zu, da waren 500 Leute». И у них одновременно у всех не может быть галлюцинаций. Und bei denen kann nicht gleichzeitig bei jedem Galluzinationen auftreten. И дальше он говорит: «И большинство из них еще живы». Und die meisten von ihnen sind noch am Leben. То есть пойдите, сходите, не поленитесь и убедитесь, поговорите das с heißt, ними. Das heißt, seid nicht so faul, überzeugt euch, redet mit ihnen. Да. Он предлагает им сходить и узнать. Also er bittet ihnen an, dorthin zu gehen und zu erfahren. Ну, знаешь, как тогда, так и сейчас люди гораздо более, они что-то говорят, какие-то свои версии. Weißt du, so wie damals, wie auch heute, machen die Leute lieber ihre Versionen. И не хотят на самом деле убедиться. Und wollen nicht tatsächlich sich überzeugen lassen. И второй пункт, который эти умники христиане приводят. Und der zweite Punkt, was diese Besserwisser Christen hier bringen. Они говорят: «Окей, Павел, ты убедил нас». Sie sagen: «Окей, Paulus, du hast uns überzeugt». Иисус воскрес. Jesus Christus ist auferstanden. Но Иисус Бог, а мы плотские. Aber Jesus ist Gott und wir sind doch irdisch, wir sind menschlich. Да, мы не можем воскреснуть. Also wir können nicht auferstehen. Человек умер и все. Der Mensch stirbt und das war's. Лопух умер на могиле, если он был лопух. Also wenn eine Blume verwelkt ist, dann ist sie verwelkt. Нет, если он был лопух, то лопух вырос, если... Also wenn es eine Blume war, dann wächst eine Blume heraus. Если он был умный, тогда дерево, может быть, выросло. Wenn er vielleicht klug war, dann wächst vielleicht ein Baum heraus. Нет вечности, короче. Also es gibt kurz gesagt keine Ewigkeit. И апостол Павел был в шоке от таких христиан. Und Apostel Paulus war schockiert von solchen Christen. И он говорит: если Христос воскрес, er sagt, wenn Christus auferstanden ist, значит, и все воскреснут. Dann werden auch alle auferstehen. Ожививший Христа из мертвых оживит и ваши мертвые тела Духом Святым. Denn Gott wird euch auferstehen lassen durch den Heiligen Geist. То есть все логично. Also alles ist logisch. Давай прочитаем 35 стиха. Lass uns mal ab dem Vers 35 vorlesen. 38. Bis zum 38. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвый и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, А голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Aber jemand könnte einwenden, wir sollen die Toten auferstehen. Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenlose, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen, der von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. То есть вот эти умники христиане не успокаивались и говорили апостол Павел. Also diese besserwisser Christen, die gaben keine Ruhe. Ну как тело сгнило, как оно может воскреснуть? Sie haben ihn mit Fragen gelöchert und sagten, ja, wie soll das vor sich gehen? Der Leib ist ja verwest. Даже костей часто нету. Sogar gibt es manchmal keine Knochen mehr übrig. В каком теле люди воскреснут? Also in welchem Leib werden die Menschen auferstehen? И Павел начинает немного злиться на этих умников. Und der Paulus fängt ein wenig sich zu ärgern über diese Besserwisser. Он говорит здесь безрассудный. Er sagt, ihr Gedankenloser, Gelosen. То есть там слово немножечко покрепче стоит в оригинале. Also im Original ist es ein bisschen ein härteres Wort, ihr Да, его можно перевести глупец. Also man kann sagen, du dummer. И он говорит, то, что ты сеешь, er sagt, das, was du siehst, не оживет, пока не умрет. Wird nicht lebendig, bis es gestorben ist. Смотрите, друзья, апостол использует логику. Schau her, meine Freunde, Apostel Paulus gebraucht Logik. И это важно, знаете, что мы имеем разум, чтобы размышлять. Und es ist wichtig, wir haben ja Verstand, um zu überlegen. Когда ты заходишь в церковь, тебе не надо оставлять там разум на вешалке. Also wenn du in die Gemeinde reingehst, dann musst du nicht deinen Verstand in der Garderobe aufhängen. И нам нужно аргументировать. И иметь логику в этом. Also wir müssen argumentieren und wir müssen Logik darin sehen und haben. И Павел говорит, то, что ты сеешь, оно сперва умирает. Und Paulus sagt, das, was du zuerst siehst, das stirbt zuerst. И каждую весну, вот сейчас и осенью, ты можешь наблюдать эту картину воскрешения, смерти, воскрешения. Und du kannst dieses Bild beobachten jetzt im Frühling und im Herbst dieses Bild von sehen und auferstehen. Amen. Посеял зерно, умерло. Du hast den Korn gesät, es ist gestorben. И долгое время ничего не видно. Und lange Zeit sieht man nichts. А потом, und dann, вдруг, plötzlich, выходит зерно. Kommt der Korn heraus. Но это уже не зерно. Aber das ist kein Korn mehr. Оно имеет другое тело. Das hat ein anderen Körper. Смотри в природу. Schau die Natur an. И там ты видишь уже этот процесс. Und dort siehst du bereits diesen Prozess. Там все логично и все просто. Dort ist alles logisch und einfach. И то же самое и в нашей человеческой жизни. Und dasselbe passiert auch mit unserem menschlichen Leben. Знаешь, даже если тело человека сожгли. Weißt du, wenn das, wenn der Körper vom Menschen verbrannt wird? Прах рассыпали с горы Эверест. Und sein, das, was übrig geblieben ist, hat man vom Berg runtergestreut. Все равно, человек воскреснет. Trotzdem wird der Mensch auferstehen. И он придет на суд Божий. Und er wird zum Gericht Gottes kommen. Знаешь, Богу для этого не нужно старое тело. Weißt du, Gott braucht dafür keinen alten Körper. И еще один закон, закон химии говорит. Es gibt noch ein Gesetz, Chemiegesetz, besagt. Что никакие химические вещества с этой планеты не исчезают. Dass keine chemischen Wesen oder Sachen, Elemente verschwinden von dieser Erde. Нет, вообще не исчезают. Also die verschwinden überhaupt nicht. Niemals. Знаешь, и Бог может всегда каждой молекуле сказать свое слово. Und Gott hat, Gott kann immer jedem Molekül sein Wort sagen. И оно восстановится. Und es wird wieder hergestellt. Знаешь, Бог самый великий физик. Weißt du, Gott ist der größte Physiker. И самый гениальный химик. Und der genialste Chemiker. Поэтому все наши ученые не открыли сотой части того, что Бог сделал. Deswegen alle unsere Wissenschaftler zusammen haben nicht einmal ein Hundertstel von dem entdeckt, was überhaupt gibt. Amen. Amen. Ты можешь воздать там славу Богу у себя дома. Du kannst Gott dort die Ehre geben bei dir zu Hause. Halleluja. Halleluja. Меня заинтересовала тема мозга, я стал изучать ее. Also mich hat dieses Thema Gehirn interessiert und ich habe angefangen, das zu forschen darin. Оказывается, наши слова. Es sieht so aus, dass unsere Worte мозг, haben einen Einfluss auf unser Gehirn. Настолько, что добрые слова, они дают рост извилинам. So dermaßen, dass gute Worte ein Wachstum den guten Strängen oder Verbindungen geben im Gehirn. Да. Нейрохирурги установили. Also Neurochirurgen haben festgestellt, что добрые слова, dass gute Worte рождают новые извилины. Also bringen neue Verbindungen. Слова могут созидать. Die Worte können aufbauen. И они могут разрушать наш мозг. Und die können zerstören unser Gehirn. Как интересно. Es ist so interessant, nicht wahr? Духовные вещи. Und die geistlichen Dinge, они рождают материальное. Sie bringen das Materielle zur Welt. То есть твои слова не материальны. Das heißt, deine Worte sind materiell. Но они могут создать материю. Also, aber sie können eine Materie schaffen. Представляешь, а что тогда слово Бога? Stell dir vor, und was macht dann das Wort Gottes? Если уже твое слово способно это делать. Also wenn bereits dein Wort fähig ist, das zu tun. То тем более Божье слово. Dann umso mehr das Wort Gottes. И Библия уже 3500 лет сказала назад. Und die Bibel hat bereits von 3500 Jahren gesagt. Во власти человека. In der Macht языка, also in der Macht der Zunge liegt der Tod und das Leben. Иисус мертвецу Лазарю приказал выйти из могилы. Jesus hat dem toten Lazarus befohlen, aus dem Grab herauszukommen. А тот уже вонял. Und der hat bereits gestunken. Но Иисус сказал ему. Aber Jesus sagte zu Лазар, ihm. Лазарус. Выйди вон. Komm raus. И люди говорили: "Эй, не надо". Und die Menschen haben gesagt: "Nein, nein, Lazarus, der stinkt bereits." Они нюхали запах. Die haben schon diesen Geruch gespürt. А Лазарь уже 3 дня пораю ходил. Aber Lazarus hat bereits seit 3 Tagen im Paradies war er spazieren. Он там радовался, обнимался с друзьями. Er hat sich gefreut, er hat schon dort seine Freunde umarmt. Как вдруг он слышит крик: "Выйди вон!" Wo er plötzlich einen Schrei hört und man schreit zu ihm: "Komm raus!" Знаешь, он должен был вернуться. Weißt du, er musste zurückkehren. Лазарь бы добровольно никогда не пошел бы назад на землю. Also Lazarus würde niemals freiwillig wieder zurück auf die Erde. Но Иисус приказал. Aber Jesus hat befohlen. И, возможно, он потом ругал своих сестер и говорит: "Что вы наделали?" Und womöglich hat er seine Schwestern später geschimpft und gesagt: "Was habt ihr denn gemacht? Зачем вы меня вернули? Wieso habt ihr mich wieder zurückholen lassen? Мне было так хорошо там. Mir ging dort so gut. Зачем вы просили Иисуса меня вернуть? Wieso habt ihr Jesus darum gebeten, dass er mich wieder zurückholt? Теперь мне опять здесь с вами торчать. Jetzt muss ich schon wieder mit euch hier abhängen. Один христианин реально попал в больницу и умер. Weißt du, es war ist tatsächlich ein Christ in ein Krankenhaus gekommen und ist gestorben. Его семья, его жена сильно молились. Und seine Familie und seine Ehefrau haben sehr stark gebetet. И тут через несколько часов воскрес. Und da ist er in ein paar Stunden wieder zu sich gekommen, also auferstanden. И он пришел в себя. Und wo er zu sich kam, понял, что он опять здесь, на земле. Wo er verstanden hat, dass er wieder hier auf der Erde ist. Он сказал: "Что вы наделали?" Er hat gesagt: "Was habt ihr gemacht? Зачем вы меня опять сюда притащили? Wieso habt ihr mich wieder hierher geschleppt?" Там было так классно. Dort war so schön. Мне было так хорошо. Mir ging das so gut dort. Как никогда здесь. Wie niemals hier auf der Erde. И он реально злой ходил. Und er war wirklich tatsächlich richtig verärgert. Ходил несколько дней таким грустным. Er ist paar Tage traurig und verärgert da, also gelaufen. А потом не выдержал. Und dann hat er nicht ausgehalten. Оделся так, как одеваются покойники. Hat sich so angezogen, wie so die Toten angezogen werden. Лег на постель. Hat sich auf das Bett gelegt. И умер. Und ist gestorben. Представляешь? Stell dir vor. Лег на постель и умер. Da legte sich auf sein Bett und ist gestorben. Знаешь, я слышал это не раз, что люди, которые однажды побывали на небесах, они не хотели уже быть здесь на земле. Weißt du, ich habe schon nicht einmal gehört, dass Menschen, die bereits im Himmel gewesen sind, nicht mehr hier sein möchten. Знаешь, мы живем в мире смерти. Weißt du, wir leben in der Welt des Todes. Здесь все умирает. Also hier stirbt alles. Все абсолютно. Also absolut alles. Вот птичка летает, и ее нету. Also ein Vögelchen fliegt und plötzlich ist es nicht mehr da. Твой котик сегодня еще жив, хоп, его нет, умер. Und heute lebt noch dein Kätzchen und morgen ist es nicht mehr da. Цветочек, вот цветочек, но он уже через 2 дня он умрет, если его сорвать. Also zum Beispiel eine Blume, wenn du nach 2 Tagen es abreißt, dann ist es tot. Смерть стала царствовать. Der Tod hat angefangen zu regieren. И статистика смертей от коронакризиса. Und die Corona. От коронавируса. Also die Statistik der Todesfälle von Coronavirus. Там говорят 3 от 100 из 100. Also man sagt 3 von 100. Но статистика смертей, она звучит ужасно. Aber die Todesstatistik, die ist schrecklicher. 100 смертей из 100 человек. Also 100 Tode auf 100 Menschen. Amen. Amen. А нам кажется, что 99, меня это не касается. Und man denkt sich so, es sind 99, also das betrifft mich nicht. И знаете, нам кажется, что смерть это великая потеря. Und wisst ihr, wir denken uns so, dass der Tod ein großer Verlust ist. Но один святой человек, апостол Павел, сказал. Aber ein heiliger Mann hat mal gesagt, Apostel Paulus. Смерть. Tod. Это для меня великое приобретение. Das ist für mich ein Riesengewinn. Я это хорошо понимаю. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Я не умираю. Ich sterbe nicht, я перехожу. Sondern ich gehe bloß über. Я перехожу в другое государство. Also ich gehe einfach in ein anderes Reich um, через границу. Rüber, durch eine Grenze. И там есть также таможенный контроль. Und dort gibt es auch Zollkontrollen. И там проверят тебя в небесном компьютере. Und dort wirst du in einem himmlischen Computer geprüft. Имеешь ли ты небесное гражданство? Ob du himmlische Bürgerschaft hast? Если да, wenn ja, проходи. Dann komm. Если нет, komm durch. Wenn nicht, проходи в другое место. Dann geh an einen anderen Ort. Там, где будет очень жарко и будет вонять. Dort, wo es sehr, sehr warm sein wird und wird sehr stinken. Да. Ja. И меня ждет другое государство. Und auf mich wartet ein anderer Reich. Более могущественное. Also viel mächtiger. И там мои герои. Und dort sind meine Helden. Там мои друзья. Dort sind meine Freunde. Там мои родители. Dort sind meine Eltern. Там ангелы. Dort sind Engel. И там Иисус. Und dort ist Jesus. Знаешь, я иногда думаю, Господи. Weißt du, manchmal denke ich mir so, oh Herr. Когда я к тебе приду, я задам тебе этот вопрос. Also wenn ich zu dir kommen werde, werde ich dir diese Frage stellen. Но как только я это представлю. Aber wenn ich mir das, sobald ich mir das vorstelle. Как я с ним увижусь. Wie ich ihn treffe, я понимаю, у меня не будет никаких вопросов вообще. Dann begreife ich, dass ich absolut keine Fragen mehr haben werde. Как только я увижу его. Sobald ich ihn sehen werde. И для нас смерть, она уже не страшна. Und für uns ist der Tod nicht mehr ängstlich, also nicht mehr furchtbar. Да, она как пчела без жала. Das ist wie eine Biene ohne den Stachel. Да, я сегодня слышал, как пчелы жужжали у меня над ухом. Ich habe heute gehört, wie die Bienen um mein Ohr rumgekreist haben und gesummt haben. У нас расцвело дерево, и там пчелы жужжат. Bei uns ist das Baum aufgeblüht und dort sind einige Bienen. Целый рой пчел. Also sind viele Bienen dort. И одна прям над ухом жужжит. Und eine brummt mir da am Ohr. И страшно вроде бы, да? Und irgendwie hat man so Angst. Она жужжит. Denn sie brummt, ja. Но вот так вот со смертью, она вроде жужжит и страшно. Und genauso verhält sich das mit dem Tod. Sie brummt und Но man hat знаешь, Angst. Что у нашей пчелы там жала нету. Aber du weißt, bei unserer Biene gibt es dort keinen Stachel. Апостол Павел говорит, смерть, где твое жало? Und Apostel Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Жало же смерти грех. Denn der Stachel ist die Sünde. Знаешь, у этой пчелы уже нету жала. Und weißt du, diese Biene hat keinen Stachel mehr. Она не способна мне повредить вообще. Sie ist nicht mehr fähig, mir irgendwie Schaden zuzufügen. Amen. Amen. Я не хочу умирать. Ich will nicht sterben. Но я абсолютно не боюсь умирать. Aber ich habe absolut keine Angst zu sterben. Абсолютно. Überhaupt nicht. И на смерти сделано много бизнеса сегодня. Und durch den Tod ist heute ein großes Geschäft gemacht worden. Потому что люди боятся смерти. Denn die Menschen haben Tod, haben Angst vor Tod. Они не хотят смерти. Sie wollen keinen Tod. Конечно, понятно. Natürlich ist es verständlich. Знаешь, косметика – это борьба против смерти. Weißt du, die Kosmetik ist ein Kampf gegen den Tod. Кожа умирает каждый день. Denn die Haut stirbt jeden Tag ab. И все эти крема – это попытка оттянуть смерть. Und all diese Cremes, das ist ein Versuch, diesen Tod herauszuziehen. И я не против косметики. Und ich habe nichts gegen die Kosmetik. Сестры, пожалуйста, мажьтесь. Also, Schwestern, ihr könnt gerne euch schminken. Лучше смотреть на куклу, чем на Бабу-Ягу. Also, es ist besser, eine Puppe anzuschauen als die Baba Yaga. Знаешь, это все нормально. Лифтинги, also es ist ботоксы, normal, also Botox und Lifting. Но не перестарайтесь. Aber bitte übertreibt's nicht. Чтобы не улыбались всю жизнь потом. Damit ihr nicht das ganze Leben lang lächelt. Знаешь, но сколько ни красься, сколько ни мажься. Aber egal, wie viel du dich schminken wirst. Смерть она придет. Der Tod wird trotzdem kommen. Сколько ты свое тело не качай в фитнесе. Egal, wie du deinen Körper trainierst im Fitnessstudio. Твое тело, оно уйдет под землю. Dein Körper wird unter die Erde gehen. Да, ja. Но не навсегда. Aber nicht für immer. Да, но не навсегда. Ja, aber nicht für immer. Amen. Amen. Тело как зерно. Denn der Körper ist wie ein Korn. Тела наши как зерна. Unsere Körper sind wie die Körner. И зерна всегда выходят опять. Und die Körner, die gehen wieder auf. В другом immer, виде. Aber in einer anderen Art. В лучшем виде. Also in einer anderen Aussehen, ja, im besseren Aussehen. В лучшем виде. Amen. Also im besseren Aussehen. Amen. Ты и я мы восстанем в самом своем лучшем виде. Also du und ich werden in unserem besten Aussehen wieder auferstehen. Там у меня будет опять шевелюра моя. Dort werde ich wieder viele Haare haben, die ich vorher hatte. И у тебя все лишнее уйдет. Und bei dir wird alles, was nicht so dazu gehört oder dich stört, weggehen. Да, поэтому мы там друг друга, наверное, сперва не узнаем. Deswegen werden wir zuerst dort wahrscheinlich uns nicht erkennen. Это как бывает на встрече одноклассников через 30 лет. Да, so passiert es bei dem Klassenkameradentreff nach 30 Jahren. Это ты, Наташа? Das bist du, Natalie. Как ты так похудела? Du hast so abgenommen. Всегда делала диеты, но всегда 120 килограмм, 120 килограмм. Du hast immer Diät gemacht, aber du warst immer 120 Kilo. Но Наташа в своем лучшем виде будет на небесах. Aber Natasha, Natalie wird in ihrer besten, in ihrem besten Aussehen sein. Halleluja. Я радуюсь вечности. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Когда-то моя мама умирала. Wo meine Mama praktisch starb, и это sterben было war. Первый раз в жизни, когда смерть произошла у меня на глазах. Und es war das erste Mal, wo der Tod vor meinen Augen stattgefunden hat. И это был последний взгляд. Das war der letzte Blick. Но не было никакой паники. Aber es war überhaupt keine Panik da. И смерть произошла у меня в руках. Und dieser Tod passierte in meinen Händen. Она перешла этот финиш. Also sie ging über diesen Finish. Ее Господь взял. Und der Herr hat sie zu sich genommen. Я своими первыми словами после смерти сказал. Und meine ersten Worte nach dem Tod waren. Она в небесах. Sie ist im Himmel. И когда я сам однажды умирал. Und als ich selbst fast starb. Да. Этот фильм жизни, он уже прокрутился у меня перед глазами. Also dieser Film des Lebens, das ging an meinen Augen schon vorbei. Как говорят, это реальная правда, что смерть перед тем, как она тебя посещает, дает тебе увидеть твою жизнь. Genau, das sagen schon viele Leute so, bevor du stirbst, geht dein Leben an dir vorbei wie ein Film. Я тонул в это время. In dieser Zeit bin ich fast ertrunken. Но у меня не было паники. Aber ich hatte keine Panik. Я просто думал, как моя жена только выберется отсюда. Ich habe einfach nur den einen Gedanken gehabt, wie kommt meine Frau hier raus? Мы были в это время в Мексике. Wir waren zur damaligen Zeit in Mexiko. Знаешь, что мы переживаем сегодня Пасху. Weißt du, wir erleben heute Ostern. И Пасха – это выход. Und Ostern bedeutet Ausweg, Ausgang. Выход из Египта. Also Ausgang aus Ägypten. Рабство, оно уже позади. Und die Sklaverei ist bereits hinter dir. Фараон позади. Der Pharao ist hinter dir. Не возвращайся назад. Kehre nicht wieder zurück. Знаешь, что дьявол, он пытается грузить нас опять и опять. Weißt du, der Teufel versucht uns immer wieder zu belasten, immer und immer wieder. Да, ты вроде уже освободился от грехов. Du bist irgendwie von da, hast irgendwie deine Sünden los. А он тебя завалил работой какой-то. Und er hat dir irgendwie so viel Arbeit gegeben. И человек пашет с утра до вечера. Und der Mensch ackert von früh bis in die Nacht. Знаешь, может быть, поэтому нам нужен сегодня кризис. Weißt du, vielleicht brauchen wir deswegen diese Krise. Чтобы мы вернулись к осознанности. Dass wir zu diesem bewussten Leben wieder zurückkehren. Ты, чтобы о вечности вспомнил. Damit du über die Ewigkeit erinnerst und nachdenkst. И поэтому, возможно, мы сегодня имеем такую ограниченную возможность двигаться. Deswegen haben wir vielleicht diese beschränkte Möglichkeit, uns zu bewegen. Поэтому кто-то на карантине сегодня, чтобы ему нужно задуматься о вечности. Deswegen ist jemand heute unter Quarantäne, dass er über sein Leben nachdenken чтобы soll. Чтобы весь мир остановился и познал, что есть Господь. Dass die ganze Welt stehen bleibt und erkennt, dass Gott Gott ist. И христиане, мы вышли уже из рабства этого мира. Und wir als Christen sind aus der Sklaverei dieser Welt bereits rausgekommen. Но мы загрузились опять мирской суетой, по самое не хочу. Aber wir haben uns wieder beschwert mit dieser weltlichen Hektik bis zum Nimmergeht. И фараон опять припахал этих христиан. Und der Pharao hat schon wieder ihnen so viel Arbeit gegeben, dass sie nur schuften. Времени на молитву, на Библию, на служение Богу. Sie haben keine Zeit zum Gebet, zur Gemeinschaft, zum Bibellesen. И они не заметили, как они опять вернулись в Египет. Und sie haben nicht einmal bemerkt, wie sie wieder zurückgekehrt sind nach Ägypten. Ты покаялся? Да, покаялся. Hast du dich bekehrt? Ja. Выход был из Египта, да. Gab es einen Ausgang aus dem Ägypten? Ja. Ты крестился? Да. Hast du dich taufen lassen? Через ja. Через море проходил? Да. Ich bin durch das Meer durchgegangen? Ja. Когда ты вышел, ты радовался? Wo du rausgekommen bist, hast du dich gefreut? Oh, еще как? Oh, und wie? А почему ты сейчас такой запаханный, как раб? Also, wieso bist du heute so abgeschafft wie ein Sklave? Где твоя радость и веселье в Господе? Also, wo ist deine Freude und deine Fröhlichkeit im Herrn? Мы теряем это, когда мы возвращаемся назад в Египет. Wir verlieren das unterwegs, wenn wir zurückkehren nach Ägypten. Как народ израильский. Wie das Volk Israel. Krankheit. Die сказали, лучше мы там тихо поживем еще и умрем. Die haben gesagt, lieber werden wir dort in Ruhe noch leben und dort sterben. Чем эта обетованная земля. Anstatt diesem verheißenen Land. И Павел потом напишет. Und Paulus wird dann später schreiben, отцы наши все прошли сквозь море. Alle unsere Väter sind durch das Meer gegangen. Все крестились. Alle haben sich taufen lassen. Все ели манну. Alle haben Manna gegessen. Но не о многих из них благоволил Бог. Aber nicht über viele hat Gott sich gefreut. Ибо они поражены были в пустыне. Denn sie sind umgekommen in der Wüste. Друзья мои, Пасха – это выход из Египта. Meine Freunde, Ostern ist Ausgang aus Ägypten. Это выход из рабства. Das ist Ausgang aus der Sklaverei. Не возвращайся в это рабство. Kehre nicht wieder zurück in diese Sklaverei. Не возвращайся в эту мирскую суету. Kehre nicht wieder in diese weltliche Hektik rein. Мы выкуплены от суетной жизни. Wir sind erlöst und rausgekauft aus diesem hektischen Leben. Ты вышел из Египта. Du bist aus Ägypten rausgegangen. Для этого умер этот агнец. Deswegen ist dieser Lamm gestorben. Беззащитный ягненок. Der hilflos war. Как же ты возвращаешься назад в суету и в эту пустоту? Wie kannst du dann wieder in diese Leere und diese Hektik wieder zurückkehren? Давай будем помнить о вечности. Lass uns über die Ewigkeit nachdenken. Мы сегодня празднуем это воскрешение. Und wir feiern heute diese Auferstehung. Зная, что мы сами воскреснем. Im Wissen, dass wir selbst auferstehen werden. Если Иисус воскрес. Wenn Jesus Christus auferstanden ist. То ты и я. Dann du und ich, wir werden auferstehen. Gott wird das vollbringen. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist so wichtig, das heute zu erkennen. Und daran immer zu denken. Und bewusst zu leben. Denn die Ewigkeit ist da. Absolut wahr. Wir werden jetzt beten. Ich приглашаю тебя встать, если ты там дома сидишь. Ich lade dich ein, wenn du dann dort zu Hause sitzt. Можешь поднять свои руки. Wenn du willst, kannst du deine Hände erheben. Будем молиться. Wir werden gemeinsam beten. Драгоценный Иисус. Lieber Herr Jesus. Ты есть воскрешение и жизнь. Du bist die Auferstehung und das Leben. Мы благодарим тебя. Wir danken dir. Что ты дал нам вечность. Dass du uns die Ewigkeit geschenkt hast. Ты дал нам право заходить через тебя в эту вечность. Du hast uns das Recht gegeben, durch dich in diese Ewigkeiten zu schreiten. Иисус, ты дверь. Jesus, du bist die и мы идем туда, und wir kommen dahin, где нас ожидаешь ты радость. Wo du auf uns wartest in Freude. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. За это благословенное существование. Für diese wundervolle Existenz. Всю вечность. Die ganze Ewigkeit. С тобой. Mit dir zusammen. Спасибо, Дух Святой. Danke, Heiliger Geist. Что ты приближаешь к нам эту вечность. Dass du uns diese Ewigkeit nahebringst. Мы можем ощущать небеса на земле. Dass wir den Himmel hier schon spüren können. Спасибо, auf der Господь Erde. Иисус. Danke, Herr Jesus. Что твой Святой Дух это делает возможным. Dass dein Heiliger Geist das möglich macht. Если ты еще не принял Иисус, wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen ты смотришь hast, это видео, und du schaust dir dieses Video и ты an, думаешь, о чем здесь речь, und du denkst dir so nach, über was ist da überhaupt die Rede? Драгоценный, я приглашаю тебя. Mein Lieber, ich bitte dich, ich lade dich ein. Попробуй и приблизься сам к Иисусу. Probiere und versuch selber an Jesus nahe zu kommen. Это произойдет простая молитва просто. Das passiert durch ganz einfaches Gebet. Когда ты говоришь, Иисус, wenn du sagst, Jesus, прости меня, vergebe mir, стань моим Господом, werde zu meinem Herrn. И он станет твоим Господом. Und er wird zu deinem Herrn. И радость воскресения придет в твою жизнь. Und die Freude der Auferstehung kommt in dein Leben hinein. Дух Святой, он наполнит тебя. Und der Heilige Geist wird dich erfüllen. И ты будешь точно знать. Und du wirst ganz genau wissen. То, что знаю я точно. Das, was ich genau weiß. То, что мы знаем точно. Das, wir gemeinsam genau wissen. Вечность есть. Dass es die Ewigkeit existiert. Это вечность для меня и для нее и для нас всех. Also diese Ewigkeit ist für uns beide und für alle, die Jesus Christus angenommen haben. Она хорошая. Sie ist gut. Она с ним. Sie ist mit ihm. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Христос воскрес. Christus ist auferstanden. Amen. Amen.